Nicht allein, es könnte sein, du steuerst falsch und grad vorbei an deinem Glück. Erst kommt ein großes Fragezeichen, das heißt, wann darf ich mich erweichen? Frag nicht wie, frag nicht wo, denn ich liebe dich so, wie dich keiner noch jemals geliebt. Frag nicht wo, frag nicht wie, Melodie fliegt uns zu. Sag nicht ja, sag nicht nein, sag nur. Du kommst zu mir, wir reizen von dir, schau, alles ist hier für dich da. Und du bist für mich da. Bitte schön, nimm Platz. Du hast mir heimlich die Liebe ins Auto gebracht. Sie lässt mir keine Ruhe und das hast du gemacht. Eine Liebelei so nebenbei passt nicht zu Ihnen, gnädige Frau. Nachmittags zu zwei und nachts allein passt nicht zu Ihnen, gnädige Frau. Die liebe, gnädige Frau, scheu die Gefahr. Leben ohne Liebe kann ich nicht. Bam, bam, bam, bam, bam. Wenn du auf den Himmel versprichst. Willi, gib doch nicht so viel Gas. Willi, das geht schon über Spaß. Willi, du treibst es allzu bunt. Schon nach jeder Nacht zu viel ist ungesund. Ein bisschen dies, ein bisschen das. Und von jeder Sache was. So was macht dem wahren Künstler Spaß. Bitte wenden. Vergessen Sie nicht, die Nadel zu wechseln. Lass mich einmal deine Carmen sein, nur einen Tag, nur eine Stunde. Ich lass dich mal in meinen Armen sein, mit meinem Mund an deinem Munde. Bin kein Torero, bin kein großes Tier, sondern nur ein ungarischer Hornbettmusketier. Dann lass dir deinen Körper schwarz bepinseln, und fahre nach den Fidschi-Inseln, nach den Fidschi-Inseln. Dort ist noch alles paradiesisch neu. Ach, wie ich mich freu, ach, wie ich mich freu, das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder, das ist so schön, um wahr zu sein. Glück macht uns trunken, die Welt ist versunken, und übrig sind ich nur und du. Und du. Das süßeste Mädel der Welt. Du bist die einzige, die mir gefällt. Noch verknüpft uns nur Sympathie. Ach. Noch sagen wir sie und küssen uns nie. Kind, dein Mund ist Musik. Ist Musik, die man nie mehr verliebt. Lieb mein Herz, lässt dich grüßen und dir